SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Magma, so betitelt der in Berlin lebende und vielfach ausgezeichnete Autor Werner Fritsch sein Hörspiel, das heute auf dem Programm steht. In dem gut 75-minütigen Monolog steht ein Mann namens Sigi im Mittelpunkt. Er taumelt mit geladener Pistole durchs Karnevalstreiben. Einerseits auf der Suche nach seiner vergangenen Liebe Maya, andererseits das Ohr am Lautsprecher seines Weltempfängerradios. Und plötzlich wird er die Geschichten seines Lebens nicht mehr los, das ihn auch zur Fremdenlegion geführt hatte. Mit Bildern grausamer Folterungen in Afrika und vom Aufenthalt in Mororoa nach seiner Desertion, wohin er strafversetzt wurde und wo er schutzlos den französischen Atomtests ausgesetzt war. Sigi hat überlebt. Er wünscht sich einmal noch, ein einziges Mal seine schönste Zeit zurück. Das war die, als er zusammen mit Maya seine Varieté-Künste zeigte. In der Regie des Autors spricht Michael Altmann in diesem sprachmächtigen Stück die Figur des Sigi. Magma von Werner Fritsch. Maya. Maya. Meine Maya. Das ist der Blutwurst, Walzer. Sie hörten die Hymne der Legion, die Hymne der Illusion, hier und jetzt. Hello! Alaf, Alialo, Alialo. Und schwuppdiwupp, schwuppdiwupp kommt original ein Zombie-Trupp in Zeitlupe. Werwölfe. Auf Zebrastreifen, Hyänen allüberall. Im Karneval, Druiden. Merlin, verkehrt unterwegs in der Zeit. Und da. IT und Nonnen in schwarzen Schlitzkutten, in Netzstrümpfen, durchsichtige BHs. Alles nichts gegen mich. Alles nichts gegen euren Siege hier und jetzt. Zieh meine Show ab. Säbeltanz auch ohne Meier. Die zieht ihn ja jetzt. Du ziehst ihn ja jetzt woanders ab, dein Schleiertanzmeier. Noch eine Schau, Frau, eine noch zusammen. Säbeltanz-Siegis, rings um Maya Schleiertanz, Maya. Und zicke, zacke, zicke, zacke, zieh ich einen Zauberkreis auf Starkstrom und Glück rings um dich und mich, Maya. Komm zu mir zurück, denn Sigi braucht nichts, nur Glück. Einmal im Leben noch, jetzt. Heute ist der Tag, Leute. Heute verspreche ich, breche ich mein Schweigen. Ihr seid meine Augenzeugen. So viel Freiheit hat man noch zu sehen, uferlos. Und in seiner Schau original zu sagen, was man sieht. Uferlos. Euer Sigi hat einen direkten Draht zu allen Dingen und darüber hinaus, weit darüber hinaus, ewig weit, alles im Fluss, alles Leid oder Genuss. Fest steht, dass nichts fest steht. Gott und die Welt vergeht, felsenfest steht nur fest, hier steht der Sigi, weil er ein gutes Herz hat, Löwenstatur und immer auf der Hut ist, eine Natur, die nichts wirklich umhaut, bis auf den heutigen Tag. Kein Hokuspokus, nur hier und jetzt, pur. No show, schau. Schau mir in die Augen. Und du siehst Sigis Schau. Originalmaterial, keine Angst, keine Angst. Niemand wird verletzt. Nicht auswendig, noch inwendig. Auf Ehre, ich schwöre. Nur euer Sigi ist verletzt, inwendig wie auswendig. Oh Maja, Maja, Maja, wie gewonnen so zerronnen. Kaum waren wir auf dem Domplatz und ich, wie im Traum, wie in Trance, tanze, Maja, mit deinen Schleiern, da sprang ich mit bloßem Oberkörper nur so drüber über sie und hatte einen Säbel noch in der Hand, zog einen Kreis aus Zauber und Liebe um Maja, zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zacke, bis unsere Herzen synchron schlugen, Energie wie nie, Licht wie nie, schmelzflüssiges Gold floss unsichtbar, 60, 70, 80.000 unsichtbare Zeichen von Majas Herz zu Sigis Herz und von Sigis Herz zu Majas Herz, bis ich auf dem Höhepunkt der letzten Schau, kühn wie ein Löwe, in der Luft die Illusion unserer Wirklichkeit rucki-zucki zerschnitt, original. Oh, Idiotie! Das ist die Legion, Legio Patria Nostra. Die beste Armee der Welt. Nein, nein, nein. Die größte Illusion, auf die selbst ein unvergessliches Gehirn wie das eures Sigis brutal hereingefallen ist. Und zack, x Jahr Januar in der Brust, trotz der ewigen Glut über deinem Herzen, über deiner Birne. Scheiß drauf. Sigis getürmt. Vor 60, 70, 80 Jahren, Siege hat die Fliege gemacht, über Nacht, ab durch die Wüste. Der Tag der Rache kommt, heute, wo dieses Herz vielleicht leicht wird. Jedes Wort über die Legion, ein Ticket in den Tod, die Kugel kommt, ich pfeif drauf, ich muss frei sein, frei werden, auch in der Seele. Sonst kommt immer ein Flashback, irgendein Scheißdreck aus meiner Vergangenheit und schlägt alles zu Klump. Soll sie kommen, die Kugel? Mann, wenn jetzt ein Vogel runterknallt, liegt keine Krankheit in der Luft. Du rennst mit einer geladenen Pistole rum an Karneval. Weißt du nicht, wie zerbrechlich alles ist? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, ich reiß dir die Maske runter. Blond, wie meine Maja. Weißt du, Weib, was ich gemacht habe, als ich schwarz gesehen habe, als ich es nicht mehr ausgehalten habe, als meine Maja mich verlassen hat? Ich habe mich zu Tode geärgert. Dass ich es versäumt habe, sie zu fragen, ist der Tod im Polnischen weiblich wie im Französischen? Wie viel entspannter könnte denn sie hier als Franzose jetzt die Schoße sehen? Dem Tod entgegengehen, beim Küssen sterben. Ein Augenblick, Himmel, jenseits vom... egal was kommt oder nicht kommt. Ach, wenn einem eine Frau den Atem raubt, auch wenn man an kein danach glaubt, was kann einem Feineres passieren? Wohingegen wir Idioten den Tod gerufen haben, in unserer Muttersprache, als man nichts anderes im Sinn ohne Sinn in seinem Totenschädel drin, als Männlein wie Weiblein, mit dem blutigen Samen der Hölle auf Erden in den Arsch des Nichts zu blasen, aus dem nichts zeitlebens gekommen ist und kommt und kommen wird, als Scheiße und Blut, alles Brot, Stein, alle Fische, Schlang, Vater des Himmels und der Erde. Welche Bilder werde ich sehen? Deinen göttlichen Arsch unterm Schleier, Maya, der schönste Arsch der Welt. Hat keine 6 Kilometer vom Arsch der Welt entfernt das Licht der Welt erblickt. Original, bei Krakau, meine Maya. Aber den Ausschlag, meine Maya, hat das Gold deines Herzens gegeben. Original, auf Ehre, ich schwöre. Schau doch. Schau doch, meine Liebe, Maya, so sieh doch, mit geschlossenen Augen zu wenigst. Ich bin immer noch ewig auf Zack, dass ich mit einem Säbelhieb 6 Fliegen kille und Mücken 4 Teile im Flug. Original, kein Kokolores. 6000 Mal auf Negativfilm, 6000 Mal auf Digital, 6000 Mal auf Schmalfilm, 6000 Mal auf Video, 6000 Mal auf 6000 Handys, all überall auf den Erdball gesendet. Sigis sagenhafte Super-Säbeltanz-Show. Wird jetzt in Wohnzimmern in Japan all überall gesehen. In einsamen Damenschlafzimmern in USA, in Frankreich. Das ist unsere Legion. Werden ganz von Sinn angesichts Sigis die schönen Französinnen stöhnen und angesichts eures Sigis samt Säbel 5 auf 1 Streich Hand an sich legen. Original. Ich habe Fotos gekriegt, vielsagende, die alle belegen, dass sie es in Wirklichkeit noch mehr als auf meine Schau, auf meine Augen selber abgesehen haben. Meine Augen treiben sie 6000 Mal ganz groß, auf negativ schmal digital, vollkommen aus den Grenzen von Sinn und Verstand. Ach, so ewig weit hinaus, so ewig weit hinein in die Ewigkeit bereits. Sie glauben original, mir auch in diesem Augenblick jetzt direkt in die Augen zu schauen, weil ich das Maß der Zeit zerschlagen habe mit diesem Zaubersäbel. So viel steht fest. Euer Sigi ist weltberühmt, außersehen Herzen zu bewegen. Tod, wo ist dein Stachel? Ugh. Hättest du so viel Mumm, Mann, mir in die Augen zu schauen. Ich bin ein Mörder. Diese Hände haben getötet. 60-mal, 70-mal, 80-mal. Diese Hände haben getötet, um Leben zu retten. X-mal. Um dein Weltbild, Mann, aufrecht zu erhalten, mit Hängen und Würgen. Mit Händen, die töten. Von Schlimmerem zu schweigen, bin ich ein Schwein. Sag ehrlich, hast du schon einem Mörder in die Augen geschaut? Ich hatte was zu Hause, war so klein wie diese Hand und ist jetzt groß, so groß. Was wird das Kleine schon groß gewesen sein? Ein Hund war das, eine Hündin, meine Hexe. Und die küsste jeden Hund, sprang ihm schwuppidiwupp ins Kreuz und küsste ihn. So eine Liebe war in ihr. Und wo kam sie her, die Liebe? Die Liebe ist himmlisch? Von diesen Händen, nirgendwoher sonst. Von diesen Händen, die Liebe. Die Liebe, die Liebe. Augenblick, Augenblick, Augenblick. 60-mal, 70-mal, 80-mal getötet und 60-mal, 70-mal, 70-mal, 80-mal, 80-mal ins Loch geflötet. Diese Brust zerreißen x Seelen. So ist Sigis Mission gegen die Überbevölkerung, früher in Afrika, im Anfang blutjung. So ist Sigis Mission heute für die Überbevölkerung in Afrika und hier, zuletzt mit meiner Maya. Da soll einer schlau werden aus sich auf Erden. Was ist jetzt gut, was schlecht? Lauter Kamele rings um mir. Glauben alle, sie kämen durchs Nadelöhr. Lauter Chamäleons. Über diese Maske und Kostüm. Ich bringe meinen Bruder um, original. Auf ein Meer. Scheiß ich drauf. Glaubst du mir, was ich sage, Mann? Glaubst du überhaupt ein Wort, Mann? Glaubst du an Gott? Oder glaubst du an mich? Was bist du so still, Mann? Zwei Kupferdrähte an die Hoden und hin an die Autobatterie, da singst du auch original, in den höchsten Tönen, mein lieber Mann. Sagt euer Sigi die Wahrheit oder sagt er sie nicht? Weißt du nicht? Gut, ist ein gutes Recht noch. Aber, mein Bruder, mein Bruder muss dran glauben. Mein Bruder ist geblieben drüben, bei der NVA sogar. Hat meine Briefe an die Mutter eiskalt abgefangen und die Briefe der Mutter an mich. Bruder, Bruder. Und meine Mutter gestorben vor Herzeleid. Ich bin in Breslau geboren. Die Ärzte prophezeit, der Junge wird nicht alt. In 1, 2 Tagen ist er tot. Und mich weg aus dem Geburtszimmer, weg von meiner Mutter und auf den Todesflur. Immer das Todesröcheln nur gehört und das... Und wieder eine Seele. Wie eine Rakete, die abhebt. Und wie die Ärzte gesehen haben in Breslau, dass ich, euer Sigi, nicht krepiere, wieder zurückgekommen ins Zimmer zu meiner Mutter. Original. Und später nicht weggedurft mehr zu meiner lieben Mutter. Scheißlegion. Nichts gehört mehr von ihr. Und an ihrem Geburtstag, an ihrem Geburtstag ist sie gestorben. Vor Herzeleid. Und jetzt, nach x Jahren noch, wo immer er mir in die Quere kommt, schlage ich ihnen Schäl ein. Bruder, Bruder, das schwöre ich vor aller Welt, hoch und heilig. Willst nicht du mein Bruder sein, Mann? Ich muss jetzt noch einmal so richtig zuschlagen. Alle Menschen sind doch Brüder, oder nicht, Mann? Oder bist du kein Mensch, Mann? Hey, hey, hey, oder bist du kein Mann? Mensch? Hast du gleich die Hosen voll, Bruder? Verstehst du keinen Spaß, Mann? Niemand versteht mehr Spaß, Leute. Ist das nicht zum Schießen? 60, 70, 80 Mal lachen jeden Tag, Leute. Und ihr lebt ewig. Und 3 Tage. Original. Aber ich schaffe es nicht immer. 100%ig. Traurige 58 an gewissen Tagen. Die Grenze gegen unten fließend. Ach, geh, Mann. Gehe mit Gott, Mann, aber geh. Und wenn du mir die Hand gibst, gibst du nicht dem Bösen die Hand heute. Heute habe ich ihm vergeben. Jetzt, in diesem Augenblick, meinem Bruder. Original vergeben. Alles vergessen. Auf Ehre. Ich schwöre. Lebe wohl, Bruder. Bleib, wie du bist. Und wenn du eine Sternschnuppe siehst, wünsche mir Glück. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Es gibt keinen Zufall. Da kreuzt doch glatt ein Christus auf, im Wirklichkeitskostüm. Ach, wo bleibt deine Geißel, Christus? Wo dein Zorn, Jesus? Eieieiei, eieieiei, Mann Gottes. Bin keiner mehr, der ins Herz schießt, auf Geheiß, der über Nacht alles zur Hölle macht, durch Gehorsam und Schweigen, statt der Welt den Vogel zu zeigen. Ich bin vor Wut über mich zum Löwen geworden. Ich hab auf alles geschissen, alles zerrissen. Jede Urkunde, jedes Schreiben, jeden Schein. Einmal kommt der Tag, da selbst der sanftmütigste aller Menschen, Jesus Christus, auf den Tod verstimmt, eine Geißel nimmt und treibt alle Händler aus dem Tempel. Und der Tempel ist und bleibt unsere Welt. Aus. Amen. Alles überall voller Händler. Nur mehr Händler, Händler, Händler. Und ich hab Gott in mir gespürt. Ich hab gespürt, wie der Stein in der Brust, der mich wundschlug, Tag für Tag, Traum um Traum, Magma geworden ist. Durch die Liebe. Jede Kugel hat mich selber ins Herz getroffen, von innen her. Ich habe Christus getroffen, aber nicht mitgetötet. Da war einer. Ein Schwarzer aus dem Kongo hat alles gesagt, was sonst unter den Altartisch fällt. Die Bergpredigt auf Französisch dem Erschießungskommandant entgegengeschrien. Der mehr Jesus-Energie gehabt als die gesamte Kirche in den letzten 2000 Jahren. Ich nicht jedes Wort Französisch verstanden im Wind. Selig, wer Mitgefühl hat mit denen, die da leiden. Selig, wer gibt und dabei reich wird. Selig, wer lebt wie die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch lässt sie ihr Vater im Himmel nicht hungers sterben. Und sehet die Lilien auf dem Felde. Sie spinnen nicht, sie kleiden sich nicht, und doch ist eine jede schöner als Salomo in all seiner Pracht. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das Himmelreich ist hier und jetzt und nicht tuet Buße, das Himmelreich ist nahe. Und schließlich hat er die Händler aus dem Tempel getrieben. Der Tempel, die Welt, Mururoa, ein Paradies im Pazifik. Ich habe in die Luft geschossen, in den Himmel. Die anderen haben getroffen. Die Bergpredigt auf Französisch im Ohr. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugé. Und dann die Salve. Ihn verbrennen müssen. Mit Benzin. In einem Blechfass. Dass es kein Zeichen mehr gibt. Keine Spur, nur nichts, abgesehen von Sigis Birne, der man das Licht ausblasen will, eines Tages, dass keine Pilger kommen, ihn auseinandersägen müssen mit der Motorsäge. Ich hab's in Gestalt eines Kreuzes gemacht, ich hab nur gedacht, ein Kreuz, das kann man nicht sagen, nur Sägen. Aber der Kopf, ein schwarzer Heiler hat ihn mir gegerbt. Immer wenn ich ihn aufstelle, kommt eine Kerze davor. Das ist mein Altar. Ich mach die Augen zu und bin ganz Ohr und hab plötzlich die Bergpredigt auf Französisch im Sinn. Original, in meinem Totenschädel drin. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Regardez le soisson du ciel, Salomon, dans toute sa gloire. Maria, dans toute ta gloire. Durch die Wüste. Nichts wie weg von der Legion. Schweigen wie ein Grab. Oder mich seelenruhig um mein Leben. Und die Wüste ist wie ein Weib. Wie ein Mädchen am Morgen. Voller Unschuld und Schönheit. Und plötzlich bist du an Plätzen voller Schlangen und Skorpione. So große Teile. Und da ist der Sand so heiß, dass die Schlangen wie Büroklammern so hin- und hergezuckelt sind. Afrika. Türkis, die Brandung. Afrika. Jenseits des Äquators in der Nacht. Unter anderen Sternen, Sklavenburgen. Vom Weiß der Wogen umgischtet. Das Blau in der Brandung zerstoben. Jetzt ist ein Voodoo-Altar dort, wo vor den Portugiesen schon ein steinaltes Ashanti-Heiligtum war. Plötzlich ein Weib, vogelwild, so ein Voodoo-Weib, die hat mir den Ziegenkopf ins Gesicht geworfen, samt Ziegenblut vom Voodoo-Altar, und stürzt, todesverschossen in Sigi, auf Sigi zu. Sie springt gleich an mir empor und war die Cora. Die Cora ist die Verkörperung der schwarzen Magie in meinem Leben. Und die Maya, die der weißen Magie. Oder ist alles umgekehrt? Und auch wieder nicht. Die Cora. Die war nicht wie die anderen in Afrika. Da ist AIDS jetzt Trumpf. Da geigt auf der Tod. Die kochen dir, die waschen dir, die haben ihren Mann nebenher, die haben ihre Kinder nebenher, die säugen sie und sagen dir, kannst kommen, komm, give it to me. Kein Gummi, kein gar nichts. Im Schatten der Rauchpilze, Frauen am Feuer, Kinder, kaum Haare auf den Köpfen an ihren Brüsten, bereiten die in Eisenkesseln über hellem Feuer sinnverwirrende Säfte zu. Der Sonnenhimmel, ein Stierfell, pulsierend unter felsenharten Fäusten, Goldsplitter über die Netzhaut hernieder, wie Sterne in der Nacht. Und rings um mich, euren von so vielen Säften aufgestachelten Siegel, tanzen die Töchter des Dorfes, angeführt von Cora, der Tochter des Häuptlings. Ihre Arme, Flügel eines Keils Kraniche, Sigis Krummschwert, wie die silberne, zuckende Sichel des Mondes über ihren Häuptern, im Rhythmus mit Stierfell überspannter Kürbisse, so hüpfen die vulkanschwarzen Kegel im Licht der Sonnenzung, voll Purpur ihr Schwarz unter einem Himmel, honiggelb am Horizont. Das waren Zeiten. Ach. Der Cora, ihre Mutter und auch ihr Vater, euren Ziege behandelt wie einen Sohn, wie einen Häuptlingssohn. Und hab ein Kind auch gehabt, mein erstes, ein schokobraunes Töchterlein. War mit ihrer Oma zum Glück gerade weg, als sie mich aufgespürt haben. Und sind draufgegangen viele im Dorf. Durch die Kameraden, Krüger und Stiele, Exzesserer, Killer. bei der Legion ist Blut so geflossen. In Dschibuti, du guter Gott. Wieder der Krüger und der Stieler, eine Spionin gefoltert. Die Füße mit einem Fernsehkabel zusammen, Kopf unter an die Leiter und mit einer Lanzette verhört. Lauter rote Fäden sind ihr über die Brüste und in die Augen gelaufen. Die haben sich ewig aufgegeilt. Euer Sigi nicht. Euer Sigi wie ein geölter Blitz hin und Rabatz geschlagen. Nimm sie doch und vögel du die Wahrheit heraus aus dem schwarzen Loch, Sigi. Und haben, oh Wunder, das Kabel durchgeschnitten, aber sie mit dem Kopf voraus auf den Betonboden geknallt. Und der Krüger drückt noch seine Zigarette aus. In ihrem Haar. Ist das deutsche Kultur? Aber sie ist durchgekommen, durch mich. Der Krüger sich noch ewig gerechtfertigt. Man muss die Schwarzen bewahren vor sich selber. Sie schlagen sonst die Köpfe sich gegenseitig auf mit Macheten wie Kokosnüss. Und wer bewahrt uns Weiße vor uns, vor Kalibern wie dir, Krüger, in Polen, in Litauen und so weiter und so weit fort, verdammt lang her. Aber das ist für Cora. Der Krüger ist jetzt tot, eigenhändig erschossen. Aber der Stieler kann jeden Augenblick. Mir ist Karneval im Grunde ungeheuer. Allüberall sehe ich hinter Masken Stieler, unterwegs eurem Siege das Licht auszublasen. Krüger, Stieler und Co. Die haben eiskalt einen Graben rumgezogen im Sand, rings um die Hütten, und eiskalt aufgefüllt mit Benzin. Und ab geht die Luzi. Der Häuptling tot, die Cora tot, alle tot. Mein Töchterchen nicht, keine Spur, abgeschnitten. Brutal zurückgemusst nach Dschibuti und gleich darauf strafversetzt auf Mururoa, aufs Teufelsatoll im Pazifik. Totenstille überm Atoll bei den Atomtests. Seelenbruder Sigi hat Dinge erlebt, da träumst du in guten und in schlechten Nächten nicht einmal einen Fetzen davon, allenfalls den Hauch eines Hauchs. Das ist eine Hochebene, die erreicht nur, wer wirklich dort war. Da muss der Mensch den steinigsten Weg gehen, den es für ihn gibt. So viel ist sicher, alles ist unsicher. Auf der Welt. Alles ein Fest, das nicht ewig geht. ein Fest, das wir mords feiern müssen. Karneval. Ein zaundürrer Buddha aus dem Nirvana. Oh, Buddha. Wie weiter? Ich weiß. Alles brennt. Die Sonne. Mein Leben. Die Zeit. Ein Loch in dieses Herz brennt. O Maya, dieses Kostüm aus Haut und Knochen brennt, alles brennt. Ich weiß doch, ich weiß, alles brennt. Mururoa, die Teufelsinsel, diese Welt und verbrennt doch nicht, noch nicht. Ein Scheiterhaufen der Kosmos, alles brennt. Die Zungen brennen, die Zeitung durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer des Irrtums, durch Geburt, Alter, Tod, durch Komma, Trauer, Leid, Verzweiflung. Ich weiß, mein Herz brennt, Butter, wegen meiner Maya. Ich will sie zurück um jeden Preis, Arm in Arm mit ihr, Aug in Aug. Sollen die Feuer kommen? Aus dem Himmel, aus der Hölle, was schere ich mich dann noch drum? Es geht um Leben, um Tode. Apokalypse, Metanor, auf Mururoa. Alle Dokumente in Brandkästen. Alle Apparatur in todsicheren Booten auf See, mit Tauen verzurrt, Türen und Tore zu, auf Teufel komm raus, auf Plattformen gleich Boxringen aus Stahl, mit Blick auf einen Streifen Sand, der in einer Bucht die Lagune umarmt, falls die Insel absinkt. Und eine Tsunami-Welle Mururoa überschwemmt. Unsere Ärsche sicher über dem Seespiegel zu halten. Todsicher, dass ich nicht lache. Teile des Atolls längst weggebrochen. Tausende toter Fische aufsammeln in blutiger Hitze bei strahlender Sonne, beim Klang der Sirene. Da würdest auch du einen glasigen Blick kriegen. Und sogar der Kettenraucher und Rassist mit seinem rasselnden Atem betet im Flüsterton. Kriegt er seinen glasigen Blick und knallt sich überall fest, ein Foto seiner blonden Frau vor Augen samt seiner mongoloiden Tochter. Totenstille. Totenstille. Tag um Tag. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Krawum. Beginnt die Erde zu grollen. 44 Kilometer Felsen, Sand, Bäume, Menschen und Gebäude. Wie Laub im Gewittersturm, Menschen, Staub im Tornado des Todes. Die Plattform, als ob ihre Beine gebrochen wären, macht ein Gestell wie ein Stier, der krepiert. Blutfäden vorm Maul in der Arena, Mururoa. Ein Stier, der nicht mehr hochkommt, in einer Tour nur mehr einknickt. Schockwellen durchs Atom all überall auf Mururoa. Teufelsatoll voller Teststellen. Die schauen aus. Wie schauen die aus? Wie Grabsteine. Und die Wissenschaftler? Wie Astronauten. Wie Außerirdische in Schutzanzügen. Und wir in unserem kurzen Kakewitz, die Mururoa-Truppe, in Turnschuhen, rings ums Raketendingsbums, rings ums Loch, ins Rückgrat von Mururoa gehackt, zwischen Explosionen verdonnert, das Paradies in der Südsee wieder herzustellen. Ein Witztheater total. Oh, Mururoa, Mururoa, Mururoa. Hölle auf ewig Paradies, Paradies auf ewig Hölle, auf ewig. Und ewig Angst, in die Luft zu fliegen oder unterzugehen im Orkan, auf Mururoa, im Ozean. Todesangst in der Stille, die strahlt. Wenn sie das mit der See tun, mit dem Tierreich, auf Mururoa, was dann erst mit uns, die wir böse sind, das Meer voller Haie rings um Mururoa. Mururoa ist ja nur 3 Meter über dem Meeresspiegel. Mururoa ist ideal als Bühne, den Weltuntergang zu proben. Totenstille waren, sich die Zunge zerbeißen, Redeverbot auf der radioaktiven Teufelsinsel, Ozon, de vie. Nacht in engen Schlafbaracken wispern, wichsen, sich aufgeilen bis zum Lichtblitz. Die Chore mir erschienen im Traum. Nacht für Nacht. Die Seele vom Chora gefahren ist in mich? Durch Voodoo? Geruch von Fischblut und Kot, Geruch von Meersalz, Abfall und Aas. Kopf, große Kokosnüsse. Ewig Krähen zwischen toten Palmen. Krähen höher als Geier vor dem Gewitter. Und dann, mit Urgewalt in den Tropen, kommt das Gezüngel aus Gold, das Zickzack der Blitze am Himmel, als ob ich durch sie gewirbelt würd. So ein Sog, der mich, weiß Gott, weiß der Teufel, wohin reißt. Ganze Scheiße vergessen, in einen Albtraum erwachen, aus einem Albtraum heraus, in die Lagune, in die Todeszone, wieder und wieder, Tag für Tag, radioaktive Risse reparieren auf dem Weg, Zement mischen mit strahlendem Wasser, du guter Heiland. Der Sandhai, ein gefundenes Fressen aus Fangertaufe vom Atoll neben Mururoa. Euer Sigi hat zum Glück nicht getraut. Euer Sigi hat kein Bissen Hai hinuntergebracht an Land. Und siehe, sechs, sieben, acht Wochen später alle über Bord, alle acht. Übelkeit, Erbrechen, aus. Oh, hundserbärmlicher Schiss auf Schritt und Tritt. Auch ewig verstrahlt zu sein wie die blinden Katzen, die übers Todesatoll sträuchen. Ein Korporal, durchgedreht im Dienst, hatte Befehl, wusch, wusch, wusch, Jagd auf sie zu machen. Wusch, wusch, wusch. Im Anfang wirst du verrückt vor Angst. Glaubst, du kriegst alle Augenblicke Krebs. So ein Körper ist rucki-zucki im Ruin, so ein Herz im Arsch. Selbst bei so einem Luxuskörper wie dem von eurem Sigi käme irgendwann, kommt die Trägheit. Scheiß drauf. Das aber ist das Todesurteil. Du hast nur noch Angst vor der Legion. Wenn das jemand hört, was ich nicht nur sage, sondern sogar sende, bin ich des Todes. Und das kann jeden Augenblick sein. Zugegeben, euer Sieg ist kein Heiliger gewesen auf Erden. Und mein Kreuz ist vielleicht im Arsch inzwischen. Und meine Brust brennt wie die Hölle und mein Blut. Ich habe kein Herz mehr. Ich habe ein brennendes Ölfeld. Ich kann kaum liegen in der Nacht. Ohne meine Cora, ohne meine Maya. Will nicht immer träumen vom Tod. Jetzt auch noch nicht. Und bin ich auch kaputt, ein Wrack, ein alter Sack. Wenn ich mich nicht zusammenreiße, kommt gleich eine ganze Herde Krankheiten aus mir hervor und fällt über Siege her. Meine Arme aufgeschürft, die Schulter blau, ganz und gar blutig, ein Brennen in der Brust und jählings das Gefühl, etwas in mir ist nicht mehr in Ordnung, nicht mehr im Lot. Kreuzteufel. Krebs. Die Sonne in meiner Brust wird bestrahlt. Und was tut euer Siege? Er lacht. Seine 60, 70, 80 Mal, erstmal, original. Direkt wie der bescheuerte Kerl in Indochina hat dem Stieler vor dem Erschossenwerden gesagt, macht nichts. Hat ewig gelacht, macht nichts, macht nichts. In 30 Jahren bin ich wieder ein Mordskerl. Und euer Siege sich eiskalt vorgestellt. Die Bestrahlungssonne ist ein Filmprojektor, der auf den Krankheitsherd unter meiner Haut Filme wirft, mit den glücklichsten Augenblicken meines Lebens. Ach, ich habe mich dann immer auf die Bestrahlung gefreut. Das war der Auslöser für meine Schau. Ich sehe mich als Kind. Mit der Mutter. Die Liebe ist das einzige Heilmittel, wo wir uns küssen, wo wir liegen am Meer, wo die Cora zu einer Göttin wird, mit Augen aus Türkisblau. Jeder. Stelle sich jetzt die schönsten Augenblicke seines Lebens vor. Das ist ein Befehl. Hinter jeder Netzhaut Goldschleier, voll hellblauer Flammen, die gen Himmel züngeln und langsam emporsteigen, emporsteigen, emporsteigen. Wer kämpft überhaupt noch für das Land in sich? Ich allein etwa? Der alte Herzenspirat Sigi? Sigi hat nun einmal die Gnade, dass er sieht, wie blind er ist. Aber die Welt ist oft noch ihre 60, ihre 70, ihre 80 Mal blinder und obwohl, Gott sei's geklagt, alles ganz anders ist, als man denkt und glaubt. Trotzdem geht es eurem Siege allheilige Zeit, so wie euch jetzt, dass ihr partout nicht wisst, wie's weitergeht, ob's überhaupt weitergeht, bis es eines wunderschönen Tages wieder geht, bis man eines Tages einfach weitergeht, fest auf Siegebeinen im Leben steht und seht, seht, seht, schwuppidiwuppi und schon füllt euer Siege wieder, vollendet die Rolle aus, die ihm das Schicksal eigenhändig auf den Leib tätowiert hat. Das ist, wenn man einfach weitergeht, einfach weitergeht. Ich weiß noch, ich war 5 und ich habe gefragt, Mama, wenn ich sterbe, ist das schlimm? Nein, dann bringe ich dich wieder auf die Welt. Ein Mauch hat mich meinen Weg über die Grenze geführt, in die Heimat, Breslau. In der Corpus Christi Kirche wurde dein Siege getauft. Geboren in Breslau, Vogelweide 4. Und ich such, und ich such, und such, und such, und sehe, in dem Haus, in dem ich geboren wurde, hinter einem Sturm mit Pfauenmuster, wie früher, ich glaubte im ersten Augenblick, meine Mutter. Meine Mutter schaut mir aus der Vergangenheit. Vergangenheit, hätte ich jetzt umsah gesagt. Die Weite und die Schönheit schließe ich ins in den Augen. Im Mai blaue Funken wie Blitze, die zugleich eine große Wärme verheißen. Wie bei meiner Mutter. Unter ihren Liedern hervor, Heidelbergestrüpp, gespiegelt in Moorlöchern, mächtige Eichen kopfüber, die Wipfel windpolierter Kiefernkronen, Rinde wie Menschenhaut, Astlöcher in Buchen, gekräuselte Rinde rings um den Augen großen Spalt, die Krähen, alles voller Krähen, Feuer und Regen habe ich gesehen. Und je mehr ich nachdenke, umso mehr denke ich, ich habe alles nur geträumt. Oder träume alles. Psst, psst, psst. Und irgendwann, als wäre sie eine Ewigkeit bereits bei mir, ein Traum von einer Frau, Maja, wo die Sonne aufgeht in der Brust, wo die Liebe haust, ohnegleichen auf Erden, so weiß ihr Schleier bei der Hochzeit in Polen, so sanft ihr Haar im Wind. In einem Garten voller Löwenzahn ist sie über mir gekniet. Oh, Stromkreis im Blut. Oh, Seligkeit. Und siehe, euer Siege schießt weit über jedes Ziel hinaus. Euer Siege geht voll Glanz und Gloria ein, der einst ins große Schwarz. Wenn ihr den Schuss hört, der euren Siege nicht mehr stört, weil der Schuss, der dich trifft, den hörst du nicht mehr. Da bist du schon woanders. Tatsache, wa? Kein Legionärslatein. Ein Meisterschuss des Lebens. Eure Sigis Volltreffer. Unsere Sonja. Dass man ein Wesen so lieben kann, so was Winziges, so was Wunderbares, Original und das verlieren. Und die Maya. Oh Gott, was sage ich nicht alles? Ist alles wirklich so ohne Gnade? Ja. Euer Sigi sieht euch bis ins Innerste. Wer dem Tod in die Augen geschaut hat, weiß, dass nur ein Aufbruch Glück bringt. Ein ewiger Kampf, den euer Sigi nur jetzt gewinnen kann. Jetzt oder nie. Die Vision unserer Schau. Die Maya ewig mit Schleiern jongliert, sei es als Göttin, sei es als Haremsdame. Jeder hat in ihr gesehen, was er säbe. Und ich die Schleier in Fetzen geschnitten mit dem Säbel. Das war die schönste Zeit. Und was unter den Schleiern war, nur für diese Augen bestimmt. Schau in diese Augen. Nachbilder flickern über diese Netzhaut. Und du siehst selbstredend ein, warum so ein Weltreisender wie euer Sigi, so ein Vagabund auf einen Schlag auf seine alten Tage sesshaft wird. Bei der Braut. Da wusste ich nicht mehr, wer ich bin. Glaub ich gleich, dass es dich umhaut. Zugegeben, so ging's eurem Sigi auch. Jetzt kommt die Sonne. Dieses in Stücke geschnittene Leben, diesen Film neu zu belichten, ich kann mir alles wieder neu zusammenleimen, neu zusammendichten. Warum erst in der Dunkelkammer sein Leben sehen, wenn jetzt die Sonne scheint? In deinem Kopf, Maya, siehst du sie nicht? Sag bloß, du siehst sie nicht. Und das Licht über dir? Bitte, Maya, wo kommt denn das bitte her? Wer nicht jeden Augenblick seines Lebens in seinem Kopf, in seiner Brust die Sonne aufgehen sehen kann, bleibt zeitlebens blind wie ein Maulwurf, tot, blöd, stumpf. Lieber 60, 70, 80 Mal lachen und Körper und Seele jubilieren wie eine Lerche in den Lüften. Dein Atem ruft ruck. Zucki, zucki, ein Hauch Frühling hervor. Ja, lang ruhig an dies Herz, Maya, gib es zu. Bin ich nur in dir oder bist du nur in mir? Haust in dieser Brust, die sich senkt und hebt, ein Krebs? Nein, geschenkt. Schlägt in dieser Brust, die bebt, ein Stein? Nein. Dein Sieg lebt. Boni. Zugegeben, das Unglück angezogen, weiß der Teufel. Wegen dem Kind. Unsere Sonja, Mayas Mutter, irgendwann aufgetaucht bei uns, zu uns gezogen. Kreuzkatholisch, bis ins Grundwasser. Und zugleich hat sich die Alte ewig breit gemacht. Die Wand, Papier, dann, wer weiß. Die Maya sich nicht mehr stöhnen trauen in der Liebe, tu ich andern Tags ein paar Schlaftabletten zusammen zertrümmern auf Pulver und tust der Alten am Abend in den Lindenblütentee. Nur, dass sie tiefer schläft in der Nacht. Und ist auch nichts gewesen, auf Ehre, ich schwöre, die hat sogar noch wunderschön geträumt über Nacht. Nimmt andern Tags unser Kind die Sonja, kommt auf einer Kreuzung in Schleudern, unser Kind. Tod und Teufel. Die Alte noch immer im Koma. Kein Wunder, das war zu viel für die Maya. Das war auch unser Ende. Aber das leide ich nicht. Maya. Maya. Maya. Ich liebe dich. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und was tue ich da jetzt? Singt euer Sigi jetzt? Tanzt euer Sigi jetzt? Nein. Euer Sigi zieht sein Theater durch. Wenn alle Stricke reißen, hängt sich euer Sigi auf. Ich häng mich einfach auf, original. Oh, hätte ich mir doch gleich die Kugel gegeben. Der Sigi hat nicht Acht gegeben, der Arsch hat sich ums Liebste gebracht im Leben. Ist das feige? Ist das Flucht? Ein Ding ist, das sich aufhängt. Ich sag es dir, ich sag es dir. Und ich häng mich so hin. Wenn sie reinkommt zur Tür und ihr Zeug holen will, schaut sie original in mein Gesicht und aus dem Maul baumelt mir die Zunge ewig lang. Auf den Lippen habe ich noch meine letzten Worte fliegen. Fliegen mir gesurrt und in Schädel und fliegen auf meiner Zunge, wie es dahin gegangen ist mit mir. Ich hätte sie super gerne noch gefangen. Gefressen. Scheiß drauf. Ihr Sohn, wie Wind in den Ohren, wie Sturm. Ein blaues Schwirren ist der Himmel. Schwarz seine Sonne. Die Erde dröhnt auf Mururoa. Und das Meer wie so ein Geysir. Und du glaubst, das Atoll fliegt dir um den Arsch. Durch das Atom. Eine Höllennetze, das schwöre ich euch. Ich, eiskalt, Mururoa, überlebt. Und euer Sigi, ich oder wer auch immer, kommt zu sich, zu mir, in einer Küche. Im Fernseher gerade eine Mühle, gebrannt in Schwarz-Weiß. Und dann ist der... wie der Frankenstein bin ich schon selber jetzt, zusammengesetzt aus toten Teilen, Mumie mit Herz, ja, Lazarus im Blut, vielleicht nur noch mein Gespenst mit Säbel, das herumgeistert wie eine Ruine in eurer Erinnerung. Ich Schneidet mich doch, die stramme schwarze Nachbarin vom Strick. Studentin aus Djibouti. Und das Leben, das schwarze Schöne, tut mir eine Schale Trauben hin. Und mir ist durch den Kopf geschossen, deine Tochter tut dir eine Schale Trauben hin. Und bin im selben Augenblick selber so wie eine Traube gewesen, kurzfristig, im Mund von der Mutter unter der Erde. Und jetzt Trauben essen, noch einmal im Leben oder wieder im Leben. Waren die gut, überhaupt nicht bitter rings um die Zunge. Und so schöner Saft ist herausgespritzt aus ihrem Kugelfleisch. Und wie die Trauben alle waren, wie alle leer waren in der Schale, hat sie gleich noch welche aufgetischt. Aber die waren nicht groß und überhaupt nicht zu süß. Die waren kirschsauer. Jetzt denke ich, vielleicht kommt noch einmal eine Süße. Oh, bitte, bitte, bitte, Herrgott. Oder was, Teufel? Ich will ja nichts mehr im Leben als so eine süße Traube. Kann auch jederzeit eine winzige nur sein. Und wirklich, eine war noch drunter. Die war süß ums Haar. Mit den Zähnen auseinandergesäbelt von einer Mundecke in die andere ihr Fleisch geschoben. Die Süße der Frucht mir auf der Zunge zergehen lassen und ausgequetscht bis aufs Blut. Wie war die gut? Warum habe ich alle eure Seelen jetzt vor Augen? Lauter Fliegen. Oh Gott, Gott, oh Gott. Wenn ich in den nächsten Leben so unverhofft oft zum Weib werden müsste und müsste 60, 70, 80 Kinder zur Welt bringen. 60 Kinderwindeln, 70 Kinderwindeln, 80 Kinderwindeln und 80 Millionen Mal alle Kinder groß kriegen, hegen und pflegen, Milch geben, bemuttern, weiß der Kuckuck was noch, wie meine Mutter mich, und es mir x-tausendmal das Herz zerreißt, wie durch eine Handgranate, bis die Kinder allesamt groß sind, bis sie dann in irgendwelchen Kämpfen oder hinterrücks aus heiterem Himmel irgendein Idiot vom Kaliber eures frühjährigen Sieges über den Haufen schießt. Das will ich nicht hoffen, dass mir das blüht. Aber humaner als die Hölle, humaner als auf ewigem Feuer, wer mit der Vorstellung von der Hölle aufwächst, der gibt keine Ruhe, der hat nur Tod und Verdammnis und Jammertal in der Hirntruhe. Der schaut seelenruhig zu, bis die Hölle ist auf Erden. Ich sehe nicht in die Zukunft, ich sehe ins Herz, sonnenklar, sonnenklar. So sehe ich eiskalt, wer einen Stein in der Brust hat und wer einen Stern. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Erstmal Ruhe reinkriegen in sich. Euer Siege braucht jetzt eure totale Konzentration, bevor er auf Sendung geht über die Satelliten eurer Seelen. Was werde ich meiner Maya alles sagen, wie gern ich ihr immer zugeschaut habe mit meiner Herzkamera, wie sie aus der Dusche kommt, wie sie sich bücken muss, weil die Saugpumpe im Begriff ist, ihren Geist aufzugeben und die Maya mit so einem roten Gummidingsbums, so einem Stampfer immer wieder, der Pumpe Leben einhauchen muss, beatmen. Oder wenn sie nackt Feuer macht, im Licht der Espitwürfel, die über die schwarzen Rücken der Kohlen züngeln. Und der Strom, Maya, Maya, Maya, Strom, der deinem Siege jetzt original durchs Herz schießt, Schattenzungen der Wogen, immer im Meer in dir, untergehen muss Erde, Asche, Luft. Und siehe, so schließt sich der Kreis. Die Pole des Lebensstroms und die Pole des Todesstroms, aufgehoben durch eine Umarmung, total umfassend und doch nicht zu begreifen. Maya, Maya, Maya, Wogen, die zusammenfließen, ineinander untergehen und wie dein Siege immer wieder auferstehen und auferstehen in meiner Maya. Still. Ich spüre ihn überall. Still. Wenn du mich killen willst, hör auf deine Mördergrube. Hier ist meine Brust. Noch schlägt dies Herz. Magma, Hörstück von Werner Fritsch. Mit Michael Altmann. Ton und Technik: André Buscharepp, Roland Grosch und Thomas Rombach. Aufnahmeleitung: Christoph Müller. Realisation: Werner Fritsch. Produktion: Hessischer Rundfunk 2011.